Weißt du wirklich, wie du mit Frachtenbussen arbeiten kannst? Kennst du alle Tricks und Tipps, mit denen du dein Frachtenbussen zu 100% optimieren kannst? Heute zeigen wir dir, wie du deine Hinfahrt und Rückfahrt organisieren kannst. Wir möchten, dass du deine Arbeit mit den Frachtenbussen 100% optimieren kannst und das Beste rausholen kannst. Wir starten! Ostra. Здравствуйте. День добрый. Али Пати Мамы. Guten Morgen und willkommen noch ein Tag, noch eine Woche zu eurem Podcast Frachtenbörse Logistik. Diese Woche haben wir ein spannendes Thema. Wie kann ich besser mit meinen Frachtenbörsen arbeiten? Wie kann ich diese Suche optimieren, damit ich weniger Rückfahrt habe und dementsprechend diese Logistikkette optimieren kann? Und bevor wir starten, nicht vergessen, Timocon, die Frachtenbörse, wo ihr findet alles, was ihr braucht. Vom Frachten suchen, Frachten eingeben, LKW eingeben, Lager, die ganze Profile, die ganze Daten von den besten Firmen in Europa. Geh einfach zu www.timocon.com und frag nach dem Test. Ihr könnt bis 4 Wochen kostenlos testen. Lasst euch überzeugen. Mit den Frachtenbörsen zu arbeiten, das ist ziemlich einfach. Also, man sucht von A nach B, sieht man die Relationen, klickt darauf und bekommt alle Details. Ne? Das Problem ist, wenn wir nicht von A nach B etwas finden, was passiert dann? Wann benutzen wir diese Bereichssuche? Wie können wir nicht nur von A nach B direkt fahren, sondern einen Stop and Go, einen Zwischenstopp da machen, damit wir den LKW immer in Bewegung haben? Das ist das Spannende an dem Thema. Wie kann ich alles machen besser, damit ich weniger Kopfschmerzen bekomme? Deswegen gibt es viele Tools, viele Optionen, die wir benutzen können. Zum Beispiel diese Bereichssuche. Hey, lass uns einfach suchen. Nicht nur, hey, ich bin hier zum Beispiel in Toledo, ich suche nur in Toledo. No, lass uns 100 Kilometer oder 50 Kilometer um Toledo suchen. Und nach Barcelona, okay, dann suchen wir nach Barcelona. Aber was passiert, wenn wir in Barcelona sind? Lass uns zum Beispiel von Madrid, von Toledo, nach Barcelona fahren. Und gleichzeitig suchen wir eine Rückfahrt von Barcelona nach Toledo. Vielleicht gibt es keine, ja, aber haben wir die Option vielleicht von Barcelona nach Valencia und von Valencia nach Toledo? Ne, viele denken nicht so weit. Natürlich ist bequemer, direkt nach Hause zu fahren. Aber das ist nicht mehr so rentabel. Heutzutage, wo jeder Cent zählt. Und das war's für heute. Danke für eure Bewertungen, eure Kommentare, eure Fragen und natürlich von eure positive Feedback auf den verschiedenen Plattformen. Vergiss nicht, testet die Mocon. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und wenn ihr Fragen habt, wie ihr wisst, einfach podcast@timocom.es. Ich werde das bekommen. Wir werden versuchen, eure Fragen zu beantworten mit den besten Kenntnissen, die wir haben. Habt eine schöne Woche. Viel Erfolg mit euren Geschäften. Und wir sehen uns. Wir hören uns, besser gesagt, nächste Woche. Adios.